Ach, der Schreck steckt mir noch in allen Gliedern. Belieben Sie sich da ein wenig niederzusetzen? Danke, so liebenswürdig. Verdammter Gaul, ist in seinem Leben noch nicht durchgegangen. Belieben vielleicht eine Verrenkung zu empfinden? Nein, mein Freund... Oder belieben vielleicht sich einen Arm gebrochen zu haben? Gott sei Dank, nein. Belieben vielleicht eine kleine Zerschmetterung der Hirnschale? Nicht im geringsten. Auch habe ich mich bereits erholt und nichts bleibt mir übrig als Ihnen Beweise meines Dankes. Oh, ich bitte... Drei junge Leute standen da, die mich kennen. Die schrien aus vollem Halse: Monsieur Marquis, Monsieur Marquis, der Wagen stürzt ins Wasser. Was, einen Marquis habe ich gerettet? Das ist ja was Großes. Aber hilfreiche Hand leistete keiner. Da kamen Sie als Retter herbeigeflogen. Allgemeine Menschenpflicht. Und gerade im entscheidenden Moment. Besonderer Zufall. Ihre Edelmut setzt mich in Verlegenheit. Ich weiß nicht, wie ich meinen Dank... Mit Geld lässt sich so eine Tat nicht lohnen. Ja, ich bitte, Geld ist eine Sache, die... Die einen Mann von solcher Denkungsart nur beleidigen würde. Na, jetzt sehen Sie, dass ich... Das heißt... Den Wert Ihrer Tat erkennen, wenn man sie durch eine Summe aufwiegen wollte. Es kommt halt darauf an, wer eine solche Tat vollführt. Es hat einmal einer, ich weiß nicht, wie er geheißen hat, einem Prinzen, ich weiß nicht, wie er geheißen hat, das Leben gerettet. Der wollte ihn mit Diamanten lohnen, da entgegnete der Retter: Ich finde in meinem Bewusstsein den schönsten Lohn. Ich bin überzeugt, dass Sie nicht weniger edel denken als der, wo ich nicht weiß, wie er geheißen hat. Es gibt Umstände, wo der Edelmut... Auch durch so viele Worte unangenehm affisiert wird, wollten Sie sagen. Ganz recht, aber euer Dank ist ohnehin stumm. Drum, gänzliches Stillschweigen über die Geschichte. Und der markiert ein Zartgefühl. Wenn er schundiger Kerl wäre, hätte ich Kratznehmliche davon. Aber Freund, ich mache da eine Bemerkung... Oh, das kann Ihnen in vielem minderlich sein. Mir scheint, euer Gnaden, ist mein Kopf nicht recht. Ich habe keinen anderen und kann mir auch keinen anderen kaufen. Vielleicht doch. Ich werde ein kleines Andenken, müssen Sie doch von mir. Warten Sie einen Augenblick. Nur einen Augenblick. Es hat nichts gefällt, als dass er mir aus Dankbarkeit rote Ruhm gesagt hätte. Das ist ein lieber Marquis. Was tut er denn? Er rennt zum Birutsch. Er sucht drin herum. Andenken, hat er gesagt. Auf das Letzte macht er mir doch ein wertvolles Präsent. Was ist denn das? Eine Hutschachtel hat er rausgenommen. Er läuft her damit. Er wird mir doch nicht für das, dass ich sein junges Leben gerettet habe, einen alten Hut schenken. So, Freund... Nehmen Sie das, Sie werden es brauchen. Die gefällige äußere Form macht viel, beinahe alles. Es wird Ihnen nicht fehlen. Hier ist ein Talisman in der Schachtel. Und mich wird's freuen, wenn ich der Gründer Ihres Glücks war. Adieu, Freund. Adieu, adieu, adieu.